Aufrufe an die deutsche Nation. Wie lange noch wollen wir, die von tapferen und starken Völkern nie besiegt wurden, uns dem unverschämten Willen und den verlogenen Fabelgeschichten der Dunkelmänner beugen? Ist es nicht eine unerträgliche Schande, dass unser Deutschland, die Königin der Nationen, überhaupt jemanden, geschweige denn den mistigen Pfaffen, untertan sein soll? Mit unserem Geld lebt eine ungeheure Zahl verbrecherischer Kreaturen in Rom herrlich und in Freuden. Wenn wir uns den Kopf zerbrechen wollen, ob und wie wir unser Geld verschleudern, dann haben wir in der Nähe genügend Meere und Flüsse, zum Beispiel den Main, weiter den Rhein und dort die Elbe und andere Flüsse, da können wir das Geld ja hineinwerfen, damit es ganz verschwindet. Als dass es der Anlass für den Untergang so vieler Menschen in der ganzen Welt wird, denn damit nähren wir die Schamlosigkeit in Rom so sehr, dass sie immer größer wird und sich bis hierher ergießt. Ich denke an nichts anderes, als überhaupt das ganze Mönchsgeschmeiß abzuschaffen. Niemals, solange ich bei klarem Bestand bin, will ich auch nur einen Finger breit von dem abweichen, was ich mir geschworen habe. Ich werde frei bleiben, weil ich den Tod nicht fürchte. Ulrich von Hutten.